Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Hallo, Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was, Februar? Jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Aber ist alles voll gut. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Niemandsland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung Niemandsland. Hier sind wir wieder auf 91.4 FM bei Radio Contrabanda, Contrabanda FM hier in Barcelona vom Zentrum von der Plaza Real. Es gibt jetzt wieder 2 Stunden Unterhaltung, Informationen und viel, viel Musik. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe und die ungewöhnlichste Musik, die Sie sich vorstellen können. Wir von Contrabanda FM machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut unabhängig. Kommerzfrei, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Bienvenidas und bienvenidos. Es ist Samstag, der 18. Februar 2017. Es ist kurz nach 10 am Morgen. Am Mikrofon und an der Technik wie immer Detlef Jeskatz. Thank you. Eine neue CD kreist hier auf meinem Plattenteller im Studio von Contrabanda, Niemandsland. Wie immer habe ich ein schönes Paket mit Pop und Rock und Musik aus Deutschland mitgebracht oder deutschsprachiger Musik oder Musik, die in Deutschland produziert wurde, wie man will. Die Sterne sind eine bekannte Hamburger Band. Die bestehen eigentlich im Moment nur noch aus drei Leuten. Das ist Herr Frank Spieker, der ist für Gesang und Gitarre verantwortlich. Am Bass und ebenfalls Gesang Thomas Wenzel und am Schlagzeug Christoph Leich. 1992 gegründet, gehört diese Band eigentlich zur Hamburger Schule. Und nun feiern sie ihr Jubiläum. 25 Jahre die Sterne. Sie haben Geburtstag. Dazu haben befreundete Musiker und Musiker, die sie verehren, ein interessantes Album herausgebracht. Alle haben die Sterne-Songs gecovert und präsentieren sie im neuen Gewand. Die Sterne, wie gesagt, gelten als Pioniere des deutschsprachigen Pop. Auf dem Album zum 25-jährigen Bandjubiläum sind nun Coverversionen ihrer Songs von unter anderem Stereo Total, Herrn Peter Licht, Isolation Berlin oder Fehlfarben zu hören. Macht's besser, so heißt das Album, ist vor zwei Wochen erschienen. Frank Spieker hat vom Jubiläumsalbum den Song Sturm über der Hallig ausgewählt, um ihn live im DLF-Studio einzuspielen. Dazu werden wir später ins Netz gehen und werden Ihnen auch diesen Song nicht vorenthalten. Beginnen wir mit einem fast schon emblematischen Lied dieser Band, Universal Tellerwäscher. Dargebracht von Herrn Peter Licht. Die Sterne gecovert. Er hat immer Hunger, er muss immer essen, er muss wohnen und schlafen und vergessen, dass gestern wie heute wird und heute wie morgen und dass in diesem Laden herzlich wenig passiert. Er drängelt sich in Bahn und schubst sich aus dem Haus in die Gegend, wo man ihn erwartet und verbraucht. Er kennt sich schon lange und kann sich nicht mehr sehen. Dabei gibt es wirklich tausend schöne Filme über ihn. Als den Universal Tellerwäscher in den Studios. Er wäscht wirklich Teller. Er tut nicht so. Ich hatte Haben, ich hatte Geld gespart, ich lief durch die Phasen und war im Apparat, in diesem und jenem, um nicht alle zu nennen. Ich lief auf der Stelle und fing an zu rennen. Nichts hat geholfen, ich hab alles verspielt. Tage sehen gleich aus, sind zu viel. Jeder Tag ist ein Verfahren gegen mich. Ich weiß nicht warum und wer sich was davon verspricht. Ich möchte einen Anwalt, ich will Geld. Ich möchte Gott verdammt nochmal, dass jemand sein Versprechen hält. Universal Tellerwäscher in dem Studio. Ich wasch wirklich Teller. ich tu nicht so. Universal Tellerwäscher in dem Studio. Ich wasch wirklich Teller. Ich tu nicht so. Ich tu nicht so. Ja, das war doch schön. Und weil es so schön ist, dieses Lied, eine sehr schöne, subtile Kritik an dem amerikanischen Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär. Hier das Original der Sterne, Universal Tellerwäscher. Das ist übrigens von 1997, genau 20 Jahre. Wirklich Teller. er tut mich so. Ja, das war die Originalversion Universal Tellerwäscher von 1997 der Hamburger Band Die Sterne. Verschiedene Autoren, verschiedene Künstler haben das Album 25 Jahre Die Sterne gestaltet. Da sind übrigens 24 Songs drauf, über 80 Minuten. Da kriegt man für sein Geld was geboten. Erschienen bei Materie Records. Eine gute Coverversion, so sagt zum Beispiel Herr Christopher Kutzer in der Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus. Eine gute Coverversion zeichnet sich dadurch aus, dass man beim Hören vergisst, von welcher Band und welches Lied das eigentlich ist. Vergleiche zum Original zu ziehen. Wenn man das vergisst, dann ist die Coverversion gelungen, laut Herrn Christopher Kutzer. Das Geburtstagsalbum für Frank Spickler und Co. hält ein ganzes Füllhorn solcher Interpretationen bereit. In diesem Sinne garantiert das Timbre von Peter Hein mit Northern Soul einen klasse Song. Nicolas Sturm zum Beispiel haucht Deine Pläne, den Geist von The Cure ein. Françoise Cactus besingt mit charmantem Akzent St. Pauli. Ja, das ist die von Stereo Total, diese lustige Frau mit dem französischen Akzent, die immer die falschen Betonungen setzt. Ich liebe dich. Peter Licht dann führt den Universal Tellerwäscher ins Sakrale, so Christopher Kutzer. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber tolle Version. Bands wie Kreisky, Fehlfarben, Naked Lunch oder die Aeronauten bürgen für Kreativität. Ob sie es besser machen als die Sterne, diese Frage brauchen wir gar nicht erst zu beantworten. Auf jeden Fall anders. So entsteht eine Sternstunde, wortwörtlich. Klasse Album, 24 Songs. Im Laufe der Sendung werden wir noch einige spielen, aber nun gibt's einmal etwas für Geschichtsfans. Wie immer in den ersten 30, 40 Minuten hier im Niemandsland, Niemandsland Geschichte. Kommt sofort. Niemandsland Geschichte. Hitler und die Frauen. Männer prägten den Nationalsozialismus. Frauen wurden in der NS-Ideologie auf Gebärmaschinen der arischen Rasse reduziert. Sie hatten keine herausragende Rolle in Politik und Gesellschaft. Dennoch, Frauen waren verlässliche Stützen des Systems. Sie förderten Hitler und jubelten ihm zu. Viele Frauen waren Nutznießerinnen, nicht wenige arbeiteten als Aufseherinnen und Ärztinnen in Konzentrationslagern. Für das Regime quälten und töteten sie auch Frauen, die aus rassischen, politischen oder religiösen Gründen inhaftiert waren. Hitler und die Frauen, herausgegeben von Ulrike Leuthäuser. Erster Teil, Verführung und Unterwerfung. Hitler und die Deutschen, mehr als die Hälfte waren Frauen. Von Anfang an war die NSDAP ein Männerbund, dem zumal in der von dem aus der Reichswehr ausgestoßenen Ex-Hauptmann Ernst Röhm aufgebauten SA starke homoerotische Züge nicht fehlten. Frauen spielten weder in der Führung noch in der Partei eine Rolle. Auch ist erwiesen, dass Frauen bis 1930 weniger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten und kaum dazu neigten, für Parteien der extremen Rechten oder Linken zu stimmen. Das änderte sich erst im Wirbel der Wirtschaftskrise und der Massenarbeitslosigkeit. Fortan wurden auch die Frauen den Extremen zugetrieben. Im März 1933 waren dann am Erfolg der NSDAP Frauen mehr beteiligt als Männer. Die Macht übte ihren Sog aus und die NS-Propaganda fand offenkundig Themen und Töne, um die Frauen anzusprechen. Gleichzeitig gab es aber auch Frauen, die vom Charme Hitlers und seinem Willen zur Macht magnetisch angezogen waren. Anfang der 20er Jahre fand Hitler, damals knapp über 30 Jahre alt, in der gehobenen Münchner Gesellschaft, die von der Räterepublik 1919 traumatisiert war, eine Reihe ihm wohlgesonnener älterer Frauen, die ihn finanziell förderten und ihm Manieren beibrachten. So wurde der ehemalige Reichswehragitator, der seine Raubtiererziehung in der Dschungelwelt des Wiener Männerheims erhalten hatte, gesellschaftsfähig. Von seiner Umgebung und besonders gern von Winifried Wagner in Bayreuth ließ er sich Wolf nennen. Halb Sohn, halb ersehnter Geliebter, wusste Hitler die Damen, die ihn bemutterten, auszunutzen. Aber erst nach dem Scheitern des Marsches auf die Feldherrenhalle in München am 9. November 1923 und dem Absitzen der dafür verhängten milden Strafe in der nicht unehrenhaften und zudem mit Lesestoff bereicherten Landsberger Festungshaft kamen die Frauen insgesamt in sein Blickfeld. Denn mit dem Schein der Legalität war die Notwendigkeit verbunden, in allgemeinen Wahlen Stimmen zu gewinnen. Dafür waren Frauen unentbehrlich. Innerhalb der Bewegung der SA und sonstiger Untergliederungen dagegen spielten sie so gut wie keine Rolle. Die NSDAP war und blieb immer Männerpartei. Hitler allerdings legte großen Wert darauf, die Wählerinnen der Bewegung nicht nur über das Programm, das wahrscheinlich wenige jemals lasen, von Mein Kampf gar nicht zu reden zu gewinnen, sondern als messianischer Heilsbringer, als Objekt einer zugleich distanzierten und nahen Machterotik. Daher durfte keine der Gesellschaftsdamen, die ihn förderten, oder der jungen Frauen, die ihn anhimmelten, jemals im Licht der Scheinwerfer ihm zu nahe kommen, mit Ausnahme von Winifried Wagner. Das hatte nichts mit Bewahrung der Privatsphäre zu tun, wie sie ein bürgerlicher Mensch gesucht hätte, sondern ausschließlich mit dem Bild des mönchischen Erlösers, auf den sich millionenfach weibliche Sehnsüchte richten sollten und wahrscheinlich richteten. Auffallend ist schon, dass in den ersten Monaten des neuen Regimes weithin Aufbruchsstimmung herrschte. Die Zahl der Heiraten stieg dramatisch und auch die Zahl der Geburten. Die neuen Vornamen waren die von NSDAP-Ikonen wie Horst und Adolf. Auf der weiblichen Seite gab es auffallend viele Heidruns und Gerhilds. Die Statistik jedenfalls zeigt einen tiefen emotionalen Wandel gegenüber der Zeit der Depression, lange bevor es wirtschaftlich besser ging. Die neuen Ehestandsdarlehen alleine erklären das nicht. Es war die Aura der Macht, die Hitler und den Seinen die Zustimmung von mehr Frauen gewann. Die Filme der Leni Riefenstahl waren Propaganda und gaben Rollenmodelle vor, wenn sie die Frauen mit hingebungsvoll schmachtenden Augen auf den Führer gerichtet zeigte. Durch die umfassende Organisation und Uniformierung der Gesellschaft, vom Bund Deutscher Mädel, BDM, der weiblichen Entsprechung der Hitlerjugend HJ, bis zur NS-Frauenschaft, vom Winterhilfswerk bis zum Mutterkreuz, wurden die Frauen vom Regime erfasst, vereinnahmt und benutzt. Die Parteiideologen entwickelten ein Frauenbild und die Regimemaler und Bildhauer reproduzierten es mit maschinenhafter Wiederholung, das alles unterdrückte und unter Verdacht stellte, was mit der weiblichen Emanzipation der 20er Jahre zu verbinden war. Von französischem Parfüm bis zu lackierten Fingernägeln, vom Bubikopf bis zum Rauchen, zum Jazz und, dies vor allem, zur Karriere. Die deutsche Frau des nun vorgegebenen Modells rauchte nicht, lackierte nicht die Fingernägel, scheute sich nicht vor Kernseife, trug keine für rüstungswichtige Devisen eingekauften Seidenstrümpfe und knotete ihr Haar zum bäuerlichen Zopf geflochten. Die NS-Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink, Musterfrau wie aus dem Katalog, trug übrigens einen künstlichen Haarzopf zu ihren zahlreichen öffentlichen Auftritten. Frauen sollten Dienerin des Mannes und Gebärerin seiner Kinder sein. Das damals erfundene diffamierende Wort vom Doppelverdiener meinte nicht den Empfänger zweier Gehälter, sondern war dazu bestimmt, verheiratete Frauen aus dem Beruf zu drängen. Erst im Verlauf des Krieges änderte sich dies und Frauen hatten wieder eine Chance. Da die Männer an der Front waren, wurden sie wieder vermehrt zum Studium zugelassen. Andererseits wurden sie zur Arbeit verpflichtet. Hitler war sich sehr wohl bewusst, dass die erotisch-politische Loyalität, die in den hektischen Vorkriegsjahren durch Verführung und Zwang aufgebaut worden war, wenig belastbar sein würde. Wirtschaftlicher Wohlstand war durch Arbeitsbeschaffung und Aufrüstung erreicht worden. Lange Zeit sollte es deshalb Butter und Kanonen geben. Die deutsche Frau, jenes Kollektivwesen mit blonden Haaren, blauen Augen, in ewiger Schwangerschaft und dem Führer treu ergeben, sollte vom Krieg und seinen Schrecknissen, außer durch Fanfaren und Siegesmeldungen im Volksempfänger, möglichst wenig spüren. Lebensmittelkarten und Schlangen stehen, Luftangriffe und Todesmeldungen waren nicht vorgesehen. Wenn der Sohn, der Mann oder Bruder eines elenden Todes gestorben war, irgendwo auf den Schlachtfeldern Europas oder Afrikas, dann musste, in stolzer Trauer für Führer und Volk, dies in die Zeitungen eingerückt werden. Im Verlauf des Krieges, als Hunderttausende in Russland umkamen, wurde selbst dies, da der Anblick der massenhaften schwarzen Anzeigen mit eisernem Kreuz die Heimatfront ins Wanken bringen konnte, verboten. Die nationalsozialistische Propaganda war Lüge von Anfang bis Ende. Für die Männer wie für die Frauen. Man muss sie gewissermaßen gegen den Strich lesen, als Eingeständnis nämlich, dass es mit der Einheit von Führer und Volk und der mystischen Ehe zwischen Hitler und den deutschen Frauen nicht weit her gewesen sein kann. Die Geschichte der nationalsozialistischen Ära ist jahrzehntelang so geschrieben und dargestellt worden, als habe es sich nahezu ausschließlich um eine Männersache gehandelt. Die Entdeckung der Frauen in der Geschichte der deutschen Diktatur sagt nicht nur etwas über Herrschaftstechnik und Ideologie des Dritten Reiches in seiner Zeit, sondern auch über politische Verführung und Verführbarkeit zu aller Zeit. Sie hörten Verführung und Unterwerfung Hitler und die Deutschen von Ulrike Leuthäuser. Erschienen in dem Buch Hitler und die Frauen. Ulrike Leuthäuser ist die Herausgeberin. Das Buch ist erschienen im Jahr 2001 in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart, München. Sie hörten eine Niemandsland-Produktion Geschichte 2017. Niemandsland, eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda 91.4 FM. ist schön, in einer Stadt zu leben wie Barcelona, wo man, wenn man den Rathausplatz überquert, ein Riesenschild sieht. Das hängt an der Fassade des Rathauses, darauf steht Volem Acollir. Wir wollen aufnehmen, was und wen Flüchtlinge und die Generalitat, die gegenüber wohnt, sozusagen, ist auch nicht faul und hat gesagt, das machen wir genauso. Dann haben sie auch ein Schild aufgehängt, das hat den gleichen Inhalt, Volem Acollir. Und ich habe hier noch einen kleinen Konzertbericht nachzuliefern. Letzte Woche, letzten Samstag, gab es hier im Palau San Jordi ein Soli-Konzert für die Aufnahme von Flüchtlingen mit sehr, sehr vielen Beiträgen und Inhalten. Hören wir da mal rein. Hier ist es. Es ist Sábado, 11 de febrero. Son las 9 horas 15 de la nit, de la noche. Y acabamos de entrar en el Palau San Jordi. Hay una muchedumbre esperándonos aquí. Y estamos en el gran concierto de los refugiados. Barcelona, Samstag, 11. Februar 2017. Casa Nostra, Casa Vostra. Unser Haus, euer Haus. Unter diesem Motto strömen am Abend viele tausend Menschen den Montjuïc in Richtung Palau San Jordi hoch, der großen Sporthalle neben dem Olympiastadion Lluís Companys. Ein großes Solidaritätskonzert, zu dem über 50 spanische Musikerinnen und Musiker zusammengekommen sind, ruft zur Solidarität mit den Flüchtlingen auf, die an die Tore Europas klopfen. Konkret wird gefordert, Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien und den Kriegsgebieten im Nahen Osten und Arabien aufzunehmen. Initiiert worden war das Ganze von zwei freiwilligen Flüchtlingshelfern, die von einem Einsatz im Mittelmeer zurückgekommen, sich vorgestellt hatten, wie es wäre, den San Jordi-Palast mit solidarischen Menschen voll zu bekommen. ...15.000 Menschen sind wir an diesem windigen Winterabend über der Stadt. Eine friedliche Explosion der Solidarität, so steht es am nächsten Morgen in der spanischen Tageszeitung El País. Sprechchöre sind schon vor der Halle zu hören. Volem Acollir wird auf Katalanisch gerufen, was man mit Wir wollen aufnehmen übersetzen könnte. Bei Aufnehmen sind natürlich Flüchtlinge gemeint. Bei einer 4 Stunden Veranstaltung erwarten die Besucher nun. Die katalanische Zivilgesellschaft zeigt sich an diesem Abend von ihrer bewusstesten, menschlichsten, großzügigsten Seite. Ansprachen wurden gehalten, die sich mit Musikdarbietungen abwechselten. Schon im Manifest, das für jeden Besucher auf dem Platz lag, heißt es: Manifest. Katalonien war schon immer ein Land, das Menschen einbezogen hat. Doch sollten wir nicht vergessen, dass auch wir uns in vielen Momenten unserer Geschichte in andere Länder aufmachen mussten. Mehr als 290 Millionen Menschen waren aufgrund von Kriegen, Menschenrechtsverletzungen, Klimakatastrophen und Armut gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Seit dem Jahr 2000 und durch die Schuld der europäischen Grenzschließungen haben mehr als 32.000 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, ihr Leben verloren. Unser Mittelmeer hat sich in einen immensen Friedhof verwandelt. 15.000 solidarische Menschen, junge Leute, ältere Herrschaften, Leute aus allen Schichten sind hier. Casa nostra, casa vostra, ¿por qué estamos esta noche aquí? Bueno, estamos aquí porque estamos muy disgustados con lo que está pasando. Ich frage eine Besucherin, Pilar aus Horta, hier in Barcelona, warum sie heute Abend gekommen ist. Warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, weil es uns missfällt, was gerade mit den Flüchtlingen aus Syrien passiert. Wir sind hier mit Tränen in den Augen und im Herzen, wegen dem, was uns geschah, uns, den Spaniern, was unseren Eltern und Großeltern damals geschah, als wir vor dem Krieg flohen. Man hat uns damals fürchterlich behandelt und nun passiert das Gleiche wieder und wir können das nicht hinnehmen. Wir sind viele und wir sagen, dass das nicht sein darf und von hier aus leisten wir unseren kleinen Beitrag und vereinen unsere Stimmen, um zu fordern, dass diese Barbarei beendet werden muss. Zwischen 15 und 60 Euro kosten die Eintrittskarten. Die Einnahmen gehen an die Flüchtlingshilfe. Der Journalist Jordi Ebole und die Radiojournalistin Gemma Nierga moderierten unter anderem. Das Barcelona Gypsy Balkan Orchestra spielte um kurz vor 10 Uhr schon auf. Die Halle war gefüllt. Auch ein Live-Orchester begleitete die ganze Zeit über die Musiker und Musikerinnen und wo es die Dramaturgie vorgesehen hatte. Die katalanische Theatergruppe Fura dels Baus inszenierte eine Performance, die streckenweise an Pink Floyd The Wall erinnerte. Flüchtlingslager wurden in Szene gesetzt, große Bildschirme leuchteten auf, Bombardierungen wurden Multimedia-Show-mäßig evoziert, Krankenhäuser in Flammen, Explosionsgeräusche. In einem Moment stand ein riesiges Aquarium auf der Bühne, in dem ein ertrinkender Mensch zappelte. Drastisch sollte so veranschaulicht werden, wie das Ertrinken im Mittelmeer sei. Das Konzert wurde übrigens vom katalanischen Fernsehen und vom katalanischen Radio live übertragen. Wurde die Fura dels Baus Show auch noch recht kühl aufgenommen, kam schlagartig Bewegung ins Publikum und Begeisterung wogte auf, als der Rockstar und Liedermacher Manolo Garcia und der katalanische Liedermacher Lluís Llach die Bühne betraten. Ab da lief der Abend in einem warmen Wir-Gefühl von Künstler zu Künstler, von Ansprache zu Ansprache. Fa mesos que es troba atrapat en un camp de refugiats a Grècia, esperant el permís d'Europa per continuar. Liedermacher Paco Ibáñez, der 30 Jahre in Frankreich im Exil gelebt hatte, 80-jährig nun, betrat die Bühne zusammen mit der Sängerin Marina Rossell und sie sangen zusammen ein Gedicht von Rafael Alberti und begruben im Meer alle Kriminellen, die diese Situation verursacht haben. Aquesta nit coneixerem la història d'en Resol, que podria ser la de moltes altres persones, que podria ser la de nosaltres mateixos. Viele musikalische und solidarische Höhepunkte gab es im Laufe des Abends. Ein afrikanischer sowie ein katalanischer Chor sangen gemeinsam ein Lied von Lluís Llach, Kitingem Sort, mögen wir Glück haben. Es wurde von Rassismus gesprochen, von Sexismus, von Unrecht, Menschenrechten, die mit Füßen getreten werden. Und immer wieder wurde betont, dass die Flüchtlinge die Protagonisten seien an diesem Abend. Und tatsächlich gab es auch eine Live-Schaltung in ein Flüchtlingslager, wo die Flüchtlinge uns sahen und wir sie. Die Flüchtlinge standen also im Mittelpunkt des Soli-Abends. Da war ein Mädchen aus Syrien, das die Bühne betrat, 14 oder 15 Jahre alt. Sie nahm das Mikrofon und sie klagte das Assad-Regime an. Da waren Leute, die Europas Regierungen anklagten. Seitenhiebe und direkte Breitseiten gingen immer wieder an die Behörden, Politiker und die Verantwortlichen für Krieg, Elend und Vertreibungen. Ein weiterer Höhepunkt war kurz nach Mitternacht das Erscheinen des großen Liedermachers Juan Manuel Serrat. Das Lied Mediterráneo, Mittelmeer, wurde angestimmt in einem großen staffelartigen Rundgesang. Die Liedermacher Ismael Serrano waren da, Antonio Orozco, die Katalanin Silvia Gomez. Zum Schluss gab es noch Castillers, Menschentürme und gewaltige Sprechchöre, die durch das Hallenrund schallten. Voyem acollir, voyem acollir. Wir wollen Flüchtlinge aufnehmen. Von großer symbolischer Bedeutung war an diesem Abend übrigens der gemeinsame Auftritt von Lluís Llach und Manolo Garcia, sowie auch von Paco Ibáñez und Marina Rossell. Urkatalanen die einen, alteingesessener Charnego-Katalane, also Abkömmling andalusischer Einwanderer, der andere oder die anderen. Zwei Welten, zwei Arten von Katalanentum, zwei Arten von Musik und Weltverständnis. Schulter an Schulter. Benim del Sur, Benim del Nord. Wir kommen aus dem Süden, wir kommen aus dem Norden, sangen sie gemeinsam. Hem de superar les fronteres de les nacions per articular una unió de pobles que vulguin acollir. La diversitat. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Das ist jetzt die Live-Version von Mediterráneo, das Mittelmeer, das berühmte, ja schon emblematische Lied, das Hymnencharakter hat, von Juan Manuel Serrat. An diesem Abend gab es noch viel, viel mehr, was geschehen ist, aber es würde den Rahmen dieser kleinen Reportage sprengen, wenn ich das alles aufzählen würde. Zum Beispiel hat aufgespielt unter anderem auch die Band Macaco und da ging es richtig ab. Die Leute standen von den Sitzen auf, es riss sie von den Sitzen und es wurde getanzt. Das gehört auch dazu. Die Fröhlichkeit darf natürlich auch nicht vergessen werden. Selbst bei ernsten Themen muss das manchmal sein. Dann Los Chichos, die sind auch da gewesen. Und man merkt, die Zivilgesellschaft, die katalanische Zivilgesellschaft, war in einem Querschnitt vertreten und die war da. Eine Freundin, die neben mir saß, die sagte mir auch etwas sehr Interessantes. Die meinte, hier sind unheimlich viele Leute, sie hat sich umgeguckt, aus christlichen Basisgemeinden und Basisbewegungen, die hier in Katalonien schon immer einen starken Engagement-Hintergrund haben, die schon unter Franco praktisch auch einen Widerstand gegen die Diktatur organisiert hatten. Und von diesen Leuten, aus diesen Kreisen, war sehr viel Publikum vertreten. Auch noch etwas Lustiges, eine 15-jährige Schülerin von mir, die sagte, dass sie hingehen wollte, aber mit 15 hat man ihr es nicht erlaubt. Sie wollte sich im Internet die Karten kaufen, da musste sie ihre Daten angeben und dann hat man gesagt, ja, sie können leider nicht die Karten erwerben. Da war sie sehr traurig. Werner, hallo, ja, guten Morgen. Guten Morgen. Die Eltern hätten sie aber hingelassen, die von der Schülerin. Ja, ich habe gesagt, nächstes Mal sagst du mir Bescheid, dann bringen deine Eltern einen Brief, da steht drauf, dass ich für diesen Abend dein Vormund bin und auf die Aufsicht führe und dann kannst du mit reinkommen. Ja, also ich habe auch den Eindruck, das stimmt, ja, was du gerade gesagt hast, dass da viele von den Leuten dahin gehen, dass die aus dieser christlichen Basisbewegung kommen, ne? Also man könnte sich fragen, sind das jetzt also nicht Linke oder so, gibt es natürlich auch, aber also christlich denkende Leute, also so eine Art Gutmenschen, sagt man doch ein bisschen verächtlich. Ne? Aber wenn das so sein sollte, dann sagen wir einfach Gutmenschen welcome, nicht nur Refugees welcome. Ne? Ich finde das Wort Refugees eigentlich sehr anglizismusaffig. Aber gut, die wollen natürlich Anglizismen projizieren in die Außenwelt. Aber gut, das ist ein anderes Thema, da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Jedenfalls, es war wirklich so und ich weiß nicht, warst du da eigentlich, Werner, bei dem Thema? Nee, Achso, weil du sagtest, mein Eindruck ist auch. Deshalb. Was man so hört und liest. Ja. Ne? Aber jedenfalls dieses Solidaritätskonzert, das war vor einer Woche. Wo ich aber sein werde, ist heute. Das geht dann heute weiter. Heute gibt es zum gleichen Thema von der gleichen Gruppe, Casa Nostra, Casa Vostra, nicht Cosa Nostra, das wäre nochmal was anderes. Also jedenfalls, die haben heute organisiert und mobilisiert schon seit Wochen zu einer Demonstration heute Abend. Heute Nachmittag, besser gesagt, um 4 Uhr soll die anfangen am Plaza Urquinaona. Und es gibt Demonstrationen auch in anderen Städten in Europa, aber offenbar wird es die größte in ganz Europa. Also da Hunderte von Städten und Gemeinden in Katalonien rufen dazu aus, bis zu 200 oder mehr als 200 Organisationen, Gruppen, Nichtregierungsorganisationen, die Gewerkschaften, Nachbarschaftsvereinigungen, Ateneos, SOS Rassismus und so weiter. Mit Autobussen werden die Leute auch hierher kommen aus dem Umland. Über 70.000 Leute haben schon diesen Aufruf und dieses Manifest unterschrieben. Und der Slogan dann für die Demonstration heute Nachmittag ist Brau Excuses. Akuyim Ara, also Schluss mit den Ausreden, nehmen wir jetzt die Leute auf. Ja? Und also da sieht man, dass über das sogenannte Gutmenschentum hinaus eben auch sehr viele politisch organisierte Leute da dahinter stecken, und da soll eben Druck ausgeübt werden auf die Institution, auf die Regierung, auf die Zentralregierung hauptsächlich in Madrid. Also die haben, der Mariano Rajoy, der hat versprochen, über 10.000 Flüchtlinge aufzunehmen, und hat es jetzt bis jetzt geschafft, etwas über 1.000 aufzunehmen. Also das wäre diese Heuchelei auch, gegen die es geht. Ne? Nicht nur bei Trump, ja, über Trump lässt sich leicht schimpfen, aber unsere Europäer hier, ne, die machen ja im Grunde genau das Gleiche. Ne? Die kritisieren so den Trump, und da wollen sie damit suggerieren, wir sind anders, also wir sind besser. Aber wenn du genau hinguckst, ist es eine pure Augenwischerei. Ne? Also bei den Rechtsextremen hier in Europa, Le Pen, Wilders, Orban, AfD und so weiter, darum geht's auch, erstmal denen gegenüber ein Zeichen zu setzen. Und dann aber auch gegen sogenannte seriöse Rechte wie Merkel oder Rajoy. Ne? Und auch eben leider gegen die Sozialisten und die SPD ein bisschen weniger, aber auch wegen ihrer Flüchtlingspolitik. Ne? Also es wurde immer mit der Mitwirkung der SPD auch zum Beispiel die Seenotrettung im Mittelmeer abgeschafft, Frontex wurde geschaffen, ne? Und keine Mauern, aber Zäune überall, ne? Mit NATO, Stacheldraht an den Südgrenzen von Europa, der Deal von Merkel mit der Türkei, und auch bei der Verschärfung vom Asylrecht hat die SPD in den letzten 25 Jahren immer brav mitgemacht. Niemandsland. Gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort, das scheiß Passwort, gib mir das Passwort. Wir wollen doch hier bitte nicht den Helden spielen. Gib mir das Passwort, gib mir das Passwort, das scheiß Passwort, gib mir das Passwort. Du kannst es singen, du kannst es tanzen, ich will es haben, du kannst es sagen, wir wollen doch hier bitte nicht den Helden spielen. Singing, singing. Aus dem Jubiläumsalbum Die Sterne, 25 Jahre, Mach's besser, Die Zimmermänner mit dem, ja, Sternelied Passwort. Vor den Katastrophen haben wir noch eine Top-Meldung, die schlug gestern Mittag ein, besonders hier in den spanischen Medien. Nicht wie eine Bombe, aber wie eine Stinkbombe. Freispruch für des Königs Schwester, die Infantin Christina. Die Schwester des Königs ist auf freiem Fuße. Sie ist freigesprochen worden. Sie ist zwar nicht des Steuerbetrugs schuldig, muss aber, Achtung, 265.088 Euro Entschädigung zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte das Doppelte gefordert. Die Schwester des spanischen Königs Philippe VI., Infantin Christina von Bourbon und Griechenland, ist im Verfahren um die Machenschaften ihres Gatten Iñaki Urdangarin von der Anklage der Beihilfe zum Steuerbetrug freigesprochen worden. Urdangarin selbst wurde zu 6 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Er muss also in den Knast. Das Gericht in Palma de Mallorca befand den ehemaligen Handballprofi am Freitag der Veruntreuung von Steuergeldern, des Betrugs, der Geldwäsche und Urkundenfälschung und illegaler Einflussnahme für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte für ihn 19 Jahre und 6 Monate gefordert. Die Infanta Cristina muss also 265.088 Euro Entschädigung zahlen. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Insgesamt hat Urdangarin mit Hilfe seines Unternehmens, Achtung, das hieß Institut Nos, das schreibt man mit 2 O und auf dem ersten O ist ein Akzent aigu, über 6 Millionen Euro von Regional- und Lokalverwaltungen für die Vorbereitung verschiedener Events abgezockt, ohne dafür überhaupt einen Finger krumm zu machen, also ohne dafür die entsprechenden Gegenleistungen zu erbringen. Er hatte nämlich versprochen, Werner, er würde die Tourismusindustrie fördern und Investoren ins Land locken und hat da ordentlich Schaum geblasen und hat heiße Luft in Dosen verkauft und hat einfach nur Millionen abgesackt und nichts dafür geboten. Aber klar, das war ein Netz von Korruption. Die anderen haben natürlich bereitwillig mitgemacht. Regionalverwaltungen, Konservative natürlich, PP-Leute und Stadtverwaltungen spielten also bereitwillig mit. Schließlich handelt es sich um den Schwiegersohn des damaligen Königs Juan Carlos. Das Institut NOS war als gemeinnützig eingetragen. Es sollte den Sport fördern. Über ein breites Netz an Scheinfirmen im Ausland wuschen Urdangarin und sein Partner, ein gewisser Diego Torres, ein anderer Gauner, großkalibrig, schließlich Millionenbeträge und lenkten sie auf Privatkonten in Steuerparadiesen um. Das Paar Urdangarin Bourbon bediente sich dabei einer weiteren Firma mit dem Namen Aizon. Diese gehörte jeweils zur Hälfte den beiden Eheleuten. Die Infantin Christina nun, Achtung, die mit im NOS-Vorstand saß, will von all dem nichts gewusst haben. Und Achtung, jetzt kommt das Wunder, sie ist also selber im Vorstand einer Scheinfirma. Sie ist selber eingetragen als Verantwortliche, sie hatte Recht über das Konto, sie hatte eine Kreditkarte, hat aber dem Richter praktisch Glauben gemacht. Sie hat von allem denen nichts gewusst und hat damit nichts, absolut nichts zu tun. Und jetzt kommt das Wunder. Die Richter nahmen ihr das ab. Sie glaubten ihr. Insgesamt standen 17 Beschuldigte vor Gericht, 6 wurden verurteilt. Das heißt, die ganze Bande ist frei, bis auf einige wenige. Unter ihnen der ehemalige konservative Regierungschef der Balearischen Inseln, Jaume Matas, der eine Strafe von 3 Jahren und 6 Monaten Haft erhielt. Matas war einer derjenigen, die NOS für nicht erledigte Aufträge bereitwillig bezahlten. Ihr macht nichts und ihr kriegt dafür ein paar Millionen. Klasse Geschäft, Werner. Ja, dass die arme Hausfrau da, dass sie natürlich nichts weiß von diesen Geschichten, das ist ja immer so, ne? Wenn dann die Ehefrau mit angeklagt wird. Ja, ich habe immer nur unterschrieben, was mir mein Mann hingelegt hat. Ja, also das ist nicht zum ersten Mal, dass wir das hören. Ja. Aber obwohl sie freigesprochen wurde und also nur eben diese kleine Geldbuße da von 260.000 Euro zahlen muss, ist es eben trotzdem erfreulich. Warum? Weil es ist wirklich zum ersten Mal, dass jemand aus der Königsfamilie vor Gericht kommt. Also das ist ja noch nie passiert in den letzten 500 Jahren. Ne? Aber immerhin ist es so weit gekommen, wenn sie jetzt natürlich auch freigesprochen wurde. und dann zu ihrem Gemahl hier, dieser angeheiratete Prolet, ne, der also nicht aus der adeligen Szene kommt, Iñaki Urdangarin, wie du gesagt hast, ein früherer Handballspieler, ne? Und dann hat er aber doch eben Business Administration studiert in Esade, das hört sich besser an als Betriebswirtschaftslehre, ne? Und dann hat er sich aber gedacht, ja, ich bin doch eigentlich zu größerem berufen, ne? Er selber ist auch 1,97 Meter groß, ne? Und dann hat er sich eben mit der richtigen Frau zusammengetan, mit diesem Königstöchterchen da, ne? Eine authentische Prinzessin. Und nachdem der Alte, der Vater dann, der lebt zwar immer noch so einigermaßen, der Elefantentöter, ne? Nachdem der dann durch seinen Sohn ersetzt wurde, Philipp den Sechsten, dann wurde sie plötzlich zur Schwester des Königs. Ne? Und ja, also der Iñaki da, ihr Gemahl, der wollte dann natürlich alles das, was er gelernt hat da auf dieser Elite-Schule, dann was Nützliches draus machen und in die Tat umsetzen. Und dann hat er sich so schnell, also hat so leisten, so schnell wie möglich und so viel wie möglich Geld zu verdienen. Und dazu hat er sich eben zusammengetan mit dem anderen, der noch zu mehr verknackt wurde als er. Dieser Diego Torres, übrigens ein Lehrer von dieser Elite-Schule. Ja, die zwei haben dann dieses ganze Konglomerat da aufgemacht. Ne? Aber gut, immerhin hat sich was getan. Jetzt muss man sehen. Also sie muss die Geldbuße bezahlen, das ist klar. Aber ob er dann jetzt seine 6 Jahre und 3 Monate absitzt, ob er, theoretisch ist ja so, wenn man verknackt wird zu mehr als 2 Jahren, dann muss man auf jeden Fall ins Gefängnis, auch wenn man nicht alles absitzen muss. Ne? Jetzt wird er zu 6 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Und da denkt natürlich Otto Normalverbraucher, also der muss jetzt in den Knast. Aber also ich glaube das noch lange nicht. Ja, ich sehe den auch noch nicht im Knast. Da können wir lange drauf warten. Ich nehme an, die werden nochmal in Berufung gehen, falls das Urteil noch nicht ganz fest ist, und werden dann noch was rausschlagen und werden dann noch einen Deal mit der Justiz machen. Klassenjustiz nannten wir das früher. Und die existiert, die gibt's, und wir sind aber trotzdem froh, weil die Leute haben gesehen, irgendwas hat sich getan, man hätte das auch unter den Teppich kehren können. Denken wir an den Skandal um die Affäre Gürtel, wie die Spanier immer sagen, Gürtel, Correa. Das ist eine Affäre, wegen der der Untersuchungsrichter sogar aus dem Amt gejagt wurde von der damaligen Mafia, die an der Macht war. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland, es ist nun mittlerweile 11 Uhr am Vormittag und hier beginnen die Katastrophen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Radio Contrabanda, al 91.4. Freqüència modulada. Also Samstag, der 18. Februar 2017. Willkommen zur heutigen Katastrophenshow und zu den kommentierten Nachrichten im Niemandsland. Beginnen wir mit Merkel, die hat nämlich von allem nichts gewusst. Es gab eine Vernehmung vor dem NSA-Untersuchungsausschuss und diese Vernehmung bringt, was denken Sie, die bringt nichts, keine Ergebnisse. Man hätte es vorhersagen können, aber nun haben wir es nochmal bestätigt. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU hat jede Täuschung der Öffentlichkeit in der Affäre um die massenhafte Datenspionage des US-Geheimdienstes NSA zurückgewiesen. Als sie in der Hochphase des Skandals gesagt habe, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, habe sie nicht gewusst, dass auch der Bundesnachrichtendienst BND selbst solche Spionage betrieb. Ich habe keinerlei Anlass gehabt, dass der Satz bei uns seitens des BND nicht eingehalten wurde, sagte Merkel am Donnerstag in ihrer Vernehmung vor dem NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Merkel betonte, sie halte an dem Satz fest. Mit diesem Satz hatte Merkel 2013 auf den wahrscheinlichen, aber nicht bewiesenen Lauschangriff des US-Geheimdienstes NSA auf ihr Handy reagiert. Inzwischen ist aber klar, dass auch der Bundesnachrichtendienst selbst über Jahre sogenannte Partnerregierungen und Institutionen ausspähte. Die Aufsicht über den BND liegt beim Kanzleramt. Die Opposition wirft Merkel Augenwischerei vor. Die Datenspionage der NSA war durch Enthüllungen des Ex-NSA-Mitarbeiters Edward Snowden bekannt geworden. Merkel sagte aus, sie habe im Juni 2013 aus den Medien erfahren, dass die NSA Datensammlungsprogramme unterhalte. Der NSA-Ausschuss leuchtete über Monate aus, wie der BND der NSA beim Datenabgriff sogar behilflich war. Die NSA gab zum Ausforschen der Datenströme massenhaft sogenannte Selektoren an den Bundesnachrichtendienst, etwa Telefonnummern, E-Mail oder IP-Adressen. Die linke Obfrau im Ausschuss, Martina Renner, warf dem Kanzleramt massives Versagen vor. Merkel wies dies zurück. Der grünen Abgeordnete Hans-Christian Ströbele hielt Merkel vor, im Fall Snowden nur die Viertelwahrheit zu sagen. Ja, nicht einmal die halbe, nur ein Viertel der Wahrheit. Es geht dabei um den Widerstand der Regierung, den NSA-Enthüller Snowden aus seiner russischen Zuflucht nach Deutschland zu holen. Merkel gab als Grund fehlende Asylgründe an. Ströbele warf ihr vor, Snowden aus Rücksichtnahme auf die USA nicht im Land haben zu wollen. Bringen wir die 100-Sekunden-Nachrichten, übernommen von der Tagesschau vom heutigen Samstag, dem 18. Februar 2017. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sicherheitskonferenz in München. Am Morgen spricht Bundeskanzlerin Merkel. Im Anschluss will US-Vizepräsident Pence die Schwerpunkte der Außenpolitik der neuen Regierung darlegen. Danach ist ein Treffen der beiden geplant. Trump setzt Kandidaten für Spitze der Umweltbehörde durch. Der US-Senat bestätigte Scott Pruitt als neuen Chef. Er wurde anschließend vereidigt. Pruitt gilt als Klimaskeptiker und enger Vertrauter der Ölindustrie. Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst der Länder beigelegt. Die Beschäftigten sollen in diesem Jahr 2% mehr Lohn bekommen, mindestens aber 75 Euro. Für 2018 ist dann eine weitere Erhöhung um 2,35% vorgesehen. Yildirim in Deutschland. Der türkische Ministerpräsident will heute in der Arena Oberhausen für die Verfassungsreform von Präsident Erdogan werben. Die Polizei bereitet sich auf mehrere Gegendemonstrationen vor. Leverkusen siegt 3:1 in Augsburg. Einen historischen Treffer erzielte dabei Karim Bellarabi. Sein Tor war das 50.000. in der Bundesliga-Geschichte. Augsburg blieb mit der Heimniederlage zum zweiten Mal in Folge sieglos. Das Wetter. Heute im Osten und Südosten Regen oder Schnee, sonst meist trocken, aber bewölkt. Nach Südwesten hin auch häufiger Sonne, bei 3 bis 11 Grad. Jo, vielen Dank. Jetzt wissen wir, was aktuell in den offiziellen Medien so gekocht wird an diesem Samstag, dem 18. Februar 2017. Die nächste Meldung betrifft die Lichtgestalt Martin Schulz. Der ist nun zum zweiten Mal Spiegel-Titelbild. Letzte Woche hatten wir ihn als St. Martin oder Heiliger Martin. Hurra! Die Rettung ist da. Diese Woche sieht man wieder Schulz auf dem Titelbild. Die Glatze ist so halb weggeschnitten. Da guckt er mit zusammengekniffenen Augen und tippt mit dem Finger an einer Merkel-Statue aus Gussbeton. Und die Schlagzeile lautet: Merkel-Dämmerung, kippt sie. Und man sieht, wie Schulz versucht, mit dem Finger die Merkel-Figur vom Podest zu stoßen. Die Merkel steht da mit bittersaurer Miene, macht ihre Merkel-Raute mit den Fingern, hat ihre Clubjacke an und guckt wirklich sehr, sehr böse aus der Wäsche. Dieser Schulz, wie gesagt, gefeiert als Event-Typ, als der Retter der SPD, als der Schwung in den Laden bringt. Aber gucken wir uns diesen Schulz mal genau an. Was hat er im Laufe seiner Jahre so gemacht? Die Junge Welt titelt folgendes. Zeta kommt, Schulz ist schuld. Viele haben nämlich vergessen, dass Schulz einer der Architekten des Handelsabkommens mit Kanada und auch mit den USA ist und war. Das EU-Parlament winkt den Handelspakt einfach so durch. Designierter SPD-Kanzlerkandidat trägt aber eine Mitverantwortung für den Ausverkauf demokratischer Standards hier in Europa. Zu diesem Thema schreibt Simon Zeise in der Jungen Welt von Donnerstag folgendes. Er sagt, der Sozialdemokrat Martin Schulz will Kanzler werden. Vorher hat der langjährige Präsident des Europaparlaments in Brüssel noch ein Kuckucksei hinterlassen. Das Handelsabkommen CETA zwischen Kanada und der EU wurde am Mittwoch im EU-Parlament verabschiedet. 408 Abgeordnete, vor allem Konservative, Liberale und Sozialdemokraten, stimmten zu. 254 Parlamentarier votierten mit Nein, 33 Abgeordnete enthielten sich. Vor dem Parlament protestierten etwa 100 Demonstranten gegen den Ausverkauf demokratischer Standards und öffentlichen Eigentums. Die Mehrheit im EU-Parlament hat es versäumt, aus der breiten Kritik an CETA die notwendige Konsequenz zu ziehen. Das erklärte Attac-Sprecher Roland Süß am Mittwoch. Es wäre an der Zeit gewesen, einen Kurswechsel in der internationalen Handelspolitik einzuleiten. Stattdessen würden durch CETA Regeln festgeschrieben, die die Globalisierung weiterhin im alleinigen Interesse internationaler Konzerne regelten. Einen wirksamen Schutz von Arbeits-, Sozial- und Umweltrechten wird es mit CETA nicht geben. Werfen wir kurz einen Blick in die Geschichte des Widerstands gegen diese Handelsabkommen. Es ist ja nicht nur CETA. CETA ist ja das trojanische Pferd von einer noch viel schlimmeren Geschichte von TTIP, die mittlerweile erledigt und vom Tisch ist. Gegen das CETA-Abkommen war es in den vergangenen Jahren zu Massenprotesten gekommen, wie es sie seit 10 Jahren nicht mehr gegeben hat. Im Oktober 2015 waren in Berlin 250.000 Menschen gegen die drohende Konzernherrschaft auf die Straße gegangen. Im September 2016 beteiligten sich bundesweit sogar 320.000 Gegner des undemokratischen Vertragswerkes. Mehr als 3 Millionen Unterschriften für ein europäisches Volksbegehren wurden gesammelt und im Oktober 2015 dem damaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz übergeben. Auch in Bayern war ein Volksbegehren gegen CETA initiiert worden. Die erforderliche Zahl der Unterschriften wurde mit 30.000 Unterzeichnern sogar übertroffen. Was kam dabei raus? Nichts. Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine solche Bürgerbefragung seien nicht gegeben, so entschied am Mittwoch der Verfassungsgerichtshof in München. Zuvor hatte das bayerische Innenministerium die Zulassung des Volksbegehrens bereits abgelehnt. Mit der Begründung, die Ratifizierung von CETA durch die Bundesrepublik würde keine Gesetzgebungsrechte der Bundesländer auf die EU übertragen. Was immer das auch heißen mag oder wie immer die Rechtsanwälte das auch verklausuliert haben, so gehen die Herrschaften vor. Welche Verantwortung trägt der neue Heilsbringer der Sozialdemokratie nun, fragt Herr Simon Zeise. Der Parlamentarier im EU-Parlament Fabio De Masi von Die Linke und sein Mitarbeiter Konstantin Braun erinnerten in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag, Martin Schulz hat sich stets positiv auf die sogenannte Freihandels- und Investitionsabkommen der EU mit Kanada CETA bzw. der USA TTIP bezogen. Eine anstehende Resolution im EU-Parlament habe Schulz im Juni 2015 kurzerhand verschieben lassen. Da hat er also schon rumgetrickst, weil Teile der sozialdemokratischen Fraktion nicht zustimmen wollten und damit das Abkommen zu platzen drohte. Auch als die Regionalregierung der Wallonie in Belgien im Oktober 2016 zunächst die Unterschrift unter CETA verweigerte, sei es Schulz gewesen, der Druck auf den wallonischen Regierungschef ausübte. Endgültig in Kraft treten kann das Abkommen erst, nachdem es, und das ist vielleicht die gute kleine Hoffnung, in den nationalen Parlamenten der 28 EU-Mitgliedstaaten abgestimmt wurde. Die Bourgeoisie holt noch diese Woche zur Schamoffensive aus. Am vorgestrigen Donnerstag wollte der liberale kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau vor dem EU-Parlament in Straßburg die Abgeordneten überzeugen. Gestern war dieser Mann in Berlin zur Schamoffensive bei Merkel. Bitte versuchen Sie mich im Backen. Ja, zu diesem neuen Messias da der SPD, als Kanzlerkandidat jetzt, wie du schon gesagt hast, ist es eben nicht nur Zeta, ja. Also die SPD ist jetzt wieder ganz euphorisch, ne? Nach den letzten Meinungsumfragen sollen sie bei den Wahlen, die ja dieses Jahr stattfinden, bis zu 30 oder um die 30% kriegen, also fast so viel wie die CDU, ja. Jetzt aber wir, die wir da nicht so anfällig sind dagegen, auf diesen Heilsbringer, der, was ist da zu erwarten? Da geht's halt weiter wie seither auch. Er war ja immer ein Verteidiger von der Agenda 2010, ja. Ganz explizit verteidigt und so in der Richtung geht's weiter, also weitere Kürzung von Sozialleistungen und so weiter. Ne? Und dann jetzt, wenn er die Wahl gewinnen will, muss er natürlich auch etwas so tun wie die anderen, die jetzt gerade angesagt sind und in den Umfragen nach oben gehen, wie Trump, der hat dann am Ende dann gewonnen, oder eben Frankreich und so weiter. Und jetzt kann er aber natürlich nicht so offen auf dieses nationale Pferd setzen, ja, um da, um noch ein paar rechte Wähler abzuziehen. Das hat er ja auch gar nicht nötig. Ne? Der macht dann nicht wie Trump, make America great again. Der Schulz, der sagt einfach mega. Das soll dann heißen make Europa great again. Und das kann er sich auch leisten. Mit der Einführung vom Euro gab es dann keine Währungsschwankungen mehr, ne? Gute Exportbedingungen. Deshalb steht eben Deutschland heute ganz gut da und Deutschland bekommt also diese EU. Ne? Und Standort D, Standort Deutschland, ne, Lohnsenkung, Leiharbeit, Zeitarbeit und mit den bekannten Auswirkungen auf die anderen Länder, ne, besonders Südeuropa, weiter mit der Austeritätspolitik, also von ihm ist da auch nichts zu erwarten, ne, dass das besser wird in dieser Richtung. Er ist halt, steht voll in dieser sozialdemokratischen Tradition. Ja, ein bisschen tückisch eigentlich. Die Leute rennen ihm jetzt hinterher, weil sie was erhoffen. Er versucht, alle möglichen Klientel zu bedienen. Die ganzen strittigen Themen in Deutschland, die sogenannte Flüchtlingskrise, auch da versucht er beide Seiten zu beruhigen und zu bedienen und mal gucken, ob er das hinkriegt. Diese Meldung ist streng. Die offiziellen Medien, unter ihnen auch der Spiegel, jubeln ihm im Moment zu, aber doch mit kritischen Untertönen. Es herrscht nämlich Wahlkampf. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl muss Kanzlerin Angela Merkel, schreibt der Spiegel, um ihre Macht fürchten. Mit Martin Schulz ist ihr ein gefährlicher Gegner erwachsen. Der SPD-Mann, so sagt der Spiegel, versprüht jene Begeisterung, die der Union und der Kanzlerin fehlt. Was für eine Wende! Noch vor 3 Wochen sah es so aus, als sei die einzige interessante Frage des Bundestagswahlkampfes, wie hoch die SPD gegen Merkel verliere und ob sie sich danach in die Opposition trolle. Fast alle Sozialdemokraten erwarteten, dass Sigmar Gabriel die Partei in den Wahlkampf und damit in die sichere Niederlage führen würde. Dann aber zog der Parteichef selbst die Notbremse. Der ist jetzt Außenminister. Nun wirken die Sozialdemokraten wie befreit. Das passt in die Ehe. Geht die Ära Merkel zu Ende? Gibt es eine Wechselstimmung? Noch sind die Zahlen nicht eindeutig und Umfragen sind keine Wahlergebnisse, das weiß man spätestens seit dem Sieg von Donald Trump. Doch die politische Stimmung im Land dreht sich. Das sieht man selbst bei Merkels Leuten so. Der Trend ist eindeutig. Er ist auf der Seite der SPD. Laut dem Institut Infratest DIMAP wünschen sich 50% der Deutschen eine Regierung unter der Führung der SPD. Das sind 14 Prozentpunkte mehr als vor der letzten Wahl im September 2013. Nur 39% wünschen sich eine unionsgeführte Regierung. Auch im direkten Vergleich mit Merkel liegt Schulz deutlich vorn. Es ist inzwischen fast 20 Jahre her, dass die SPD in dieser Frage einen ähnlichen Vorsprung hatte. Damals verkündete Gerhard Schröder seine Kandidatur gegen Helmut Kohl. Es war im März 1998. Als Schulz am vergangenen Montagabend im Textilwerk in Bocholt auftritt, wird er mit rhythmischem Applaus empfangen. Die Genossen halten Plakate hoch, auf denen steht: Jetzt ist Schulz. Zeit für Martin. Ja, mit so blöden Sprüchen kann man auch schon ein bisschen das Niveau erkennen. Dieses Schunkel-Kumpel, wir gucken ja zusammen Schulz-Fernsehniveau. Wir lassen uns lieber von Schulz reinlegen als von den anderen. Der sieht aus wie so ein gemütlicher Bär. Mit dem würde ich auch einen trinken gehen. Der hat einen Bart, sieht ein bisschen ungepflegt aus. Könnte auch der Schrulli von der Ecke sein und solche Sachen. Die Reanimierung der ältesten Partei des Landes findet überall statt, schreibt der Spiegel weiter. Die nordrhein-westfälische SPD verzeichnete für ein Seminar über Wahlkampfstände mehr als 140 Anmeldungen. Gerechnet hatte man mit 25. Und, heißt es weiter, die Zahl der Neumitglieder ist so hoch wie lange nicht mehr. Seit klar ist, dass Schulz antritt, haben sich über 4600 neue Parteimitglieder online angemeldet. Ausgesprochen blühender Böse. Ich weiß nicht, ob du da auch bei bist, Werner. Hast du dich auch schon angemeldet bei der SPD online? Nee, ich komme da nicht in Versuchung. Aber interessant wäre auch zu wissen, wie viel davon dann sich jetzt anmelden, weil sie denken, wenn der jetzt doch Kanzler werden sollte, da muss ich rechtzeitig dabei sein. Ne? Also schon vor der Machtergreifung in die Partei eintreten, dann wird mir das nachher belohnt mit irgendeinem Pöstchen oder so. Ja, belohnt werden natürlich nur die in den Dunstkreis der Macht kommen. Die anderen, die sind wie immer leider, das nennt man leider nützliche Idioten. Bin Kanza Kontrabanda, 90.4 FM, del Vial da Barcelona. Werfen wir noch einen Blick in die Presse vom heutigen Samstag, was da so alles gekocht und gesagt wird. Ich bin jetzt direkt in die junge Welt gesprungen. Die kommen auf ihrer Internetseite mit einem Artikel über die NATO. Rüsten gegen Russen. NATO-Verteidigungsminister beschließen weitere Aufstockung in Osteuropa. Einfluss der Bundeswehr wächst. Da war ja dieser unglaublich komische Skandal. Da sollen Bundeswehrsoldaten in Litauen ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Dann hat man rausgekriegt, das war eine Fake News von einem Internetfreak. Es existierte weder die Tatsache noch Zeugen noch das Mädchen. Die litauische Regierung hat das auch dementiert. Sie haben selber eine Kriminaluntersuchung durchgeführt und solche Sachen. Auf diesem Niveau befindet sich im Moment der Kampf zwischen Russland und der NATO. Die NATO baut ihre Position rings um Russland weiter aus. Das haben die Verteidigungsminister des Kriegsbündnisses am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche auf ihrem ersten Treffen nach dem Machtwechsel in Washington bekräftigt. Die Minister ließen sich zunächst über den Stand der Stationierung von 4 Bataillonen in den baltischen Staaten und Polen Bericht erstatten. Die Truppen, darunter nach Litauen entsandte Einheiten der Bundeswehr, sollen spätestens ab Juni einsatzbereit sein. Darüber hinaus beschlossen die Verteidigungsminister, die NATO-Präsenz am Schwarzen Meer weiter zu stärken. Dort sollen mehr Seemanöver durchgeführt werden und auf diese Weise der Druck auf Russland von Südwesten her erhöht werden. Die Nachrichtenagentur AFP zitiert einen NATO-Funktionär mit der Aussage, die verstärkte Präsenz im und am Schwarzen Meer diene nicht zuletzt dazu, russische Militärstellungen auszuspionieren, etwa die in der Region stationierten Boden-Luft-Raketen. Eine Neuauflage des Kalten Krieges ist im Gange. Weitere Meldungen von der jungen Welt sind, wir werden immer eine Institution sein. Es gibt einen langen Bericht über ein DDR-Lied, Born in the GDR. Als die DDR unterging, hatten Sandow ihren größten Hit. Dazu gibt es ein Gespräch mit dem Sänger Kai-Uwe Kohlschmidt auf der jungen Welt-Seite. Dobrindt auf Kollisionskurs, Gutachter halten auch nachgebesserte Ausländermaut für rechtswidrig. Für den Bundesverkehrsminister kein Problem. Meldung aus Amiland, Migranten gegen Trump. US-Präsident lobt sich bei der Pressekonferenz und hetzt weiter gegen Einwanderer. Die legen einen Tag die Arbeit nieder. Dazu gibt es einen kleinen Bericht über Proteste in Mexiko. Da gibt es eine Menschenkette gegen den Mauerbau. In einer Menschenkette in Ciudad Juárez haben Mexikaner gegen die Pläne von US-Präsident Trump protestiert, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Etwa 1500 Schüler, Studenten und Politiker versammelten sich am Grenzfluss Rio Grande. Trump hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen den Bau einer Mauer an der 3200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Das war ein kleines Video aus der Tagesschau vom heutigen Samstag, dem 18. Die Taz kam, wie gesagt, auf ihrer Homepage erstmal direkt mit Freispruch für des Königs Schwester, ein längerer Artikel. Dann ist natürlich sehr aktuell der Kampf gegen Trump. Trump ist nicht mein Kandidat. Dazu bringt die Taz eine Serie zur Alt-Right-Bewegung. Über die werden wir demnächst im Niemandsland auch ein bisschen berichten. Dann vieles über die Münchner Sicherheitskonferenz. Mattis gibt sich zahm, ist hier die Schlagzeile. Gedenken am Breitscheidplatz zu ihrem Gedächtnis. Vor 2 Monaten fuhr der Massenmörder Amis Amri, ein islamistischer Killer, mit einem Lastwagen in die Menge auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Wie soll man daran erinnern? Dazu gibt es Artikel in der Taz. Debatte Umgang mit Rechtspopulismus, Fairness first, Trump und Co. Nur auszulachen bringt uns nicht weiter. Wir müssen komplexe Zusammenhänge vermitteln, anstatt sie zu unterschlagen. Und dann gibt es ein Problem mit den Puppen. Es gibt nämlich Kinderpuppen, die spionieren die Kinder aus. Nach dem Rechtsgutachten von Stefan Hessel hat die Bundesnetzagentur eine sprechende Puppe verboten. Das Spielzeug ist nicht abhörsicher. Das ist ungefähr die Situation in der Welt im Moment, meine Damen und Herren. Hiermit beenden wir offiziell den Katastrophenblock. Es sei denn, Werner, du hast hier noch ein heißes Eisen auf dem Tisch, das dir unter den Nägeln brennt, beziehungsweise auf der Tischdecke. Also viel brennt da nicht. Ich habe mir gestern die Nägel geschnitten. Aber nachdem wir vor einer Woche geredet haben über diesen Parteitag von der neuen Partei da, Podemos, da wurde gerade am letzten Wochenende entschieden, können wir noch schnell sagen, wie das ausgegangen ja, bitte. Ist. Ne? Also wir hatten ja gesagt, dass es da innerhalb der Partei in letzter Zeit so 2 Richtungen gegeben hat und Streitereien und Grabenkämpfe und so. Und der Vertreter der einen Linie war eben oder ist Pablo Iglesias. Und der andere Iñigo Errejón. Und nach diesen Meinungsverschiedenheiten, die dann schon vor 2-3 Monaten ganz offensichtlich geworden sind, war jetzt eben die Erwartung, was passiert jetzt an diesem letzten Wochenende. Also das war dann die 2. Bürgerversammlung von Podemos. Der Pablo Iglesias, der hat gesagt, wir müssen mit einem Bein im Parlament, aber mit 1000 Beinen in der Gesellschaft stehen. Also das so ungefähr seine Linie und die von dem anderen, von dem Iñigo Errejón, der hat eben mehr so auf die Institution gesetzt, näher ranrücken an die sozialistische Partei. Und jedenfalls, dann kam es zur Abstimmung und wo immerhin mehr als 150.000 Leute abgestimmt haben. Und das Resultat war also nicht so knapp, wie besonders die bürgerliche Presse immer gepusht hat, ja, sondern die Liste von Pablo Iglesias, die heißt Podemos para Todos y Todas, die hat also sehr deutlich gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, aber vielleicht mit ungefähr 60% gegenüber fast 40% von der anderen Liste von Errejón, die hieß Recuperar la Ilusión, also die Begeisterung wiedergewinnen oder so. Ja. Und also jedenfalls die Spaltung der Partei, wie viele schon spekuliert hatten, hat nicht stattgefunden. Wenn jetzt auch die unterlegene Richtung in Zukunft weniger Gewicht haben wird innerhalb dieser Partei. Also wie auch immer, wenn man überhaupt was erreichen kann oder ein bisschen was erreichen will im Parlament, dann ist das die einzige Partei, wo man so eine Art Opposition erwarten kann, also von den Sozialisten genauso wenig wie von Partido Popular und Ciudadanos. You are listening to Niemands Land, a radio show in German. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Wir kommen jetzt zu etwas Heiterem, zu etwas Hellerem. Wir kommen zu einer anderen Kunst. Wir kommen zum Film. Kino steht auf dem Programm. Die Filmfestspiele werden an diesem Wochenende zu Ende gehen. Die 67. Berlinale. Da ist für jeden was dabei. Und die Berlinale gilt ja immer als politisches Festival, das politischste überhaupt. Und da gibt es etwas für dich, Werner. Es gibt einen Film über den jungen Karl Marx. Schonungslos attackiert der Marxismus jede Versklavung des Menschen durch den Menschen. Kein Wunder, dass er sich damit die unversöhnliche Feindschaft derjenigen einhandelt, deren Ausbeuterexistenz auf der Lohnsklaverei beruht. Ja, ich habe gesehen, du lachst, aber du hast ja vor 2 Wochen das Kapital besprochen, hochaktuelles Buch. Und von den 18 Filmen, die im Wettbewerb sind, ist der junge Karl Marx auch dabei. Starke deutsche Präsenz im Wettbewerb, aber auch Filme aus Hollywood und Asien. Das Rennen um die goldenen Bären verspricht spannend zu werden. Nicht weniger interessant die zahlreichen anderen Festivalsektionen. Wir wissen ja, da gibt es das junge Kino, die junge Generation und das Forum und alle möglichen verschiedenen Sachen. Für Kinofans natürlich ein Mekka. Da muss man hinpilgern. Der Bär ist müde. Schaut man sich das Maskottchen der Berlinale auf einem der Festivalplakate an, so könnte man den Eindruck erhalten, der Festivalstress sei zu viel für ihn. Er lehnt sich, offenbar erschöpft, an einen Pfeiler in der Berliner U-Bahn an. Ich habe hier das Bild. Werner, guck's dir mal an. Da ist der Bär an einem Pfeiler in der Berliner U-Bahn, ein richtiger Bär, und lehnt sich da an und guckt ein bisschen, ja, betröppelt vielleicht sogar aus der Wäsche oder zumindest ein bisschen müde. Dann hatten wir ja letzte Woche schon den Festivalchef Koslik, Dieter Koslik, zitiert. Schwerpunkt Europa ist angesagt. Es geht um die Geschichte Europas und die Kriege Europas, das hatte Koslik gesagt. Im Blick auf das politisch einst in Ost und West geteilte Europa geht es auch um den Verlust der zwei großen Utopien. Die Menschen vertrauen dem Kapitalismus nicht mehr und dem Kommunismus sowieso schon lange nicht mehr. Müsste das umgekehrt heißen? Nicht besser? Sie vertrauen dem Kapitalismus sowieso schon lange nicht mehr. Der Kommunismus ist ja bekanntlich tot oder weg. Zumindest seine staatliche Manifestierung. Und man darf sicher sein, dass bei dem Festival über den neuen US-Präsidenten Donald Trump und dessen Politik natürlich diskutiert wird. Da haben schon einige Künstler sich zu geäußert. 18 Filme bewerben sich. 24 Filme werden im Wettbewerb im Berlinale Palast gezeigt. 24 Mal heißt es, ein großes Schaulaufen auf dem roten Teppich am Potsdamer Platz. Und wie gesagt, 18 Filme beteiligen sich am Rennen um den goldenen und die silbernen Bären. Zum Auftakt gab es letzte Woche vorgestellt Django, das Leben des legendären Django Reinhardt. Das steht da im Mittelpunkt. Und ich würde sagen, bevor wir etwas zu Karl Marx Film sagen, hören wir einfach mal in den Trailer rein. Hören wir mal, wie Marx spricht und denkt. Werner, du hast das ja letzte Woche ein bisschen erzählt, aber du hast ihn noch nie gehört. Jetzt hören wir Karl. Hier spricht er. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Die Bourgeoisie und das Proletariat. Und? Zufrieden, Karl? Was hätte ich denn tun sollen? Den Mund halten? Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Sie kennen sowohl die Ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Cheerio. Gemeinsam könnt ihr eine Armee aufstellen, die mit der Zeit größer wird und dadurch unbesiegbar. Auf Befehl des Premierministers François Guizot, im Namen des Königs, werden Sie des Landes verwiesen. Um wohin zu gehen? Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber der preußischen Botschaft wird das nicht gefallen. Für die habe ich es ja nicht geschrieben. Ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Ich will frei sein. Und ich will kämpfen. Ich glaube, ich habe was verstanden. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wacht auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrau niemandem. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit. Aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch. Ja, der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit, aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch, verdammte Proletarier. Würdest du dir den Film über Karl Marx ansehen? Ja, werde ich mir schon. Also nur um zu sehen, ob der ist der Film gut oder schlecht, weil es könnte ja genauso gut sein, dass das eine ganz fiese Strategie ist, der Bourgeoisie jetzt so ein Filmchen zu machen, um den Marx lächerlich zu machen. Eine Sache ist mir schon aufgefallen, was ja du gerade zitiert hast. Ne? Er sagt, die Philosophen bislang die Welt nur unterschiedlich interpretiert, aber hieß es da, man muss sie verändern. Nee, das hat er nicht gesagt. Es kömmt darauf an, sie zu verändern. Aber gut, das nur so als kleine Anekdote, also ich werde mir den schon angucken, natürlich. Na gut, bei so Filmen muss man natürlich immer die künstlerische Freiheit mit in Betracht ziehen, die der Regisseur da hat. Der Regisseur ist ein gewisser Herr Raoul Peck. Der ist 1953 übrigens in Port-au-Prince auf Haiti geboren und ist in Zaire aufgewachsen und auch in den USA. Der Film ist eine Koproduktion zwischen Frankreich, Deutschland und Belgien. Sehr neu. Erscheinungsjahr 2017. Der dauert 112 Minuten. Und Karl Marx wird von Herrn August Diehl gespielt und Friedrich Engels von Herrn Stefan Komarske. Mit dabei sind auch Vicky Krieps als Jenny Marx und verschiedene andere namhafte Künstler, Schauspieler. Wir befinden uns im Jahr 1844. Der 26-jährige Karl Marx lebt notorisch verschuldet und von Existenzängsten geplagt mit seiner Frau Jenny im Pariser Exil. Als er den kaum jüngeren Friedrich Engels kennenlernt, verachtet er den Sohn eines Fabrikbesitzers zunächst als Dandy. Doch Engels hat gerade auf der Basis eigener Erlebnisse seine Studie über die Verelendung des englischen Proletariats publiziert und längst begonnen, sich von seiner Klasse zu entfernen. Sie werden Freunde, inspirieren sich als Gleichgesinnte und verfassen Schriften, mit denen sie der unvermeidlich erscheinenden Revolution einen theoretischen Überbau geben wollen. Ihr Anspruch ist es, die Welt nicht mehr nur zu interpretieren, sondern sie grundlegend zu verändern. Hier ist es schon wieder. Der Widerstand konservativer Kräfte und die inneren Machtkämpfe innerhalb der Linken spornen sie dabei nur an. Raoul Peck beschreibt die Ursprünge der internationalen sozialistischen Bewegung, die Entstehung des Bundes der Kommunisten und seines Gründungsdokuments, des Kommunistischen Manifestes. Zugleich entwirft der Film das Porträt zweier ungestümer junger Männer, die fest an die Vision einer humanen Gemeinschaft und die revolutionäre Kraft der Ausgebeuteten und Unterdrückten glauben. Gut, dieser Film läuft nicht im Wettbewerb, sondern in der Sektion Berlinale Spezial in der Gala und ist für den Glashüttenpreis, der bringt immerhin, glaube ich, 50.000 Euro, ein Anwärter, einer der Anwärterfilme. Die Kritiken, die ich hier im Laufe der Woche mir so mal kurz angeguckt habe, die sind nicht so besonders toll. Ich glaube, die Taz war es, die macht den ein bisschen runter. Aber die Taz ist ja kein Maßstab, oder? Für revolutionäres Denken, oder? So generell kann man das vielleicht schon sagen, aber man findet trotzdem manchmal ganz interessante Artikel. Ja, das stimmt. Aber hier, also wie sich doch unsere Welt verändert hat seither, ja, 1844, das Kommunistische Manifest, ne, und in dieser Zeit damals, da hieß zum Beispiel IAA, war die Internationale Arbeiterassoziation, ne? Und IAA ist heute die Internationale Automobilausstellung, ne? Oder der BDK, der Bund Deutscher Kommunisten, ne? Und BDK ist heute der Bund Deutscher Kriminalbeamter, ne? Und so geht es halt gerade weiter, es wird immer schlimmer. Hier gibt es eine Kritik, die sagt, der junge Karl Marx mit August Diehl in der Titelrolle von Herrn Raoul Peck. Diese Gewichtung ist schwer verständlich, denn was Peck bei seinem Film nicht gelingt, ist Karl Marx glaubwürdig zu machen. Zwar beschränkt sich das üppig ausgestattete Filmporträt auf wenige Jahre im Leben von Marx, speziell die Zeit im Pariser Exil, wo er auf Friedrich Engels, dargestellt von Stefan Konarski, trifft. Dennoch bleibt der Film fahrig und unkonzentriert, urteilt hier der Fachmann. Peck und sein Co-Autor Pascal Bonitzer finden keinen dramaturgischen Zugang zu Marx. Womöglich, weil der einfach keine geeignete Filmfigur ist. Aber gut, wir wollen den Film nicht vorbelasten durch negative Kritiken. Wenn wir ihn selber gesehen haben, liefern wir unsere eigene Kritik noch einmal nach. Ist ja ein dankbares Thema. Vielleicht erwähne ich noch ein paar andere Filme, die vielleicht wichtig sein könnten im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Eine spanische Produktion, die vielleicht ein bisschen vielversprechend ist, die sich ebenfalls mit Geschichte befasst, heißt La Reina de España, The Queen of Spain, die Königin von Spanien, von Fernando Trueba. Es ist sozusagen der zweite Teil von La Niña de Mis Ojos. Es geht da um die filmische Kooperation zwischen Franco-Spanien und dem Nazi-Deutschland und der UFA unter Nazi-Herrschaft. Da wurde eine spanische Filmgruppe, ein Filmteam, nach Berlin geschickt, um da einen Film zu drehen. Penélope Cruz spielte da eine junge, feurige Spanierin und diesmal wird dieser Handlungsfaden wieder aufgenommen. Die spanische Schauspielerin Macarena Granada, so heißt sie in dem ersten Teil auch schon, die eine Hollywood-Karriere gemacht hat, kehrt Mitte der 1950er Jahre in ihre Heimat Spanien zurück. In einem prestigeträchtigen Kostümschinken soll sie als Königin Isabella I. von Kastilien vor der Kamera stehen. Im Studio trifft sie ihre ehemaligen Freunde und Kollegen wieder. Sie verliebt sich in ein gut aussehendes Crewmitglied, führt eine irrwitzige Aktion zur Befreiung eines Widerstandskämpfers an und beweist bei einer Begegnung mit Faschistenführer Franco, den sie verachtet, selbst wahrhaft royalen Charakter. Das klingt ein bisschen nach der ersten Ausgabe. Da wurde auch ein Flüchtling bzw. ein KZ-Häftling versteckt und befreit. Und da wollte Goebbels sich an sie rangrapschen und ranmachen. Und auch da hat sie sich mit sehr stolzen spanischen Frauenmethoden aus der Situation gewunden. Ja, ja, genau. Goebbels ist hinter Penélope Cruz her. Hergehumpelt. Dieser Typ, übrigens, heute ist Jahrestag, heute ist der 18. Februar. Genau dieser Goebbels, der dann 1943 am 18. Januar seine Rede im Sportpalast gehalten hat. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja? Also, und jetzt halt mit Franco, so aus dieser Sicht kann man natürlich die Geschichte auch beleuchten, so kleine Anekdoten da reinbringen. Regisseur ist Fernando Trueba. Der ist übrigens auch Oscar-Preisträger und der knüpft mit diesem Film, wie gesagt, mit diesem Film in Filmkomödie an Das Mädchen deiner Träume, wir hatten das gerade auf Spanisch gesagt, La Niña de tus Ojos, an. Dieser Film wurde 1999 im Wettbewerb der Berlinale gezeigt. Die Geschichte ist in der Zeit der Franco-Diktatur angesiedelt und porträtiert Mitläufer und Verfolgte des Regimes. Die Auswirkungen des Frankismus auf die Kunst sind immer wieder Thema im Werk des spanischen Altmeisters. Dieses Mal in amüsant chaotischer Form und mit leichter Hand inszeniert, aber nicht weniger politisch. Bereits zum dritten Mal besetzte Trueba seine Königin Penélope Cruz, der er 1992 mit Belle Époque zum künstlerischen Durchbruch verhalf. Vielversprechend. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Niemensland di Radio Contrabbanda, Niemensland. Wie du mich in den Wahnsinn treibst, wenn du wieder alles besser weißt und sagst, du wirst schon sehen. Wenn du ein Scherz auf meine Kosten reißt, ich vor Lachen keine Antwort weiß, weil nur wir beides verstehen. Es war ein sehr langer Weg zu dir, doch jetzt sind wir hier. Du bist so viel mehr als Liebe. Du bist so viel nehm und du nicht hörst, was ich sag. Wie du mich wieder runterziehst, wenn ich gerade zu weit oben flieg und den Boden verloren hab. Es war ein sehr langer Weg von mir ganz hin zu dir. Du bist so viel mehr als Liebe. Du bist so viel, so viel mehr. Du bist so viel mehr als Liebe. Ja, die letzten 15 Minuten im Niemandsland, nein, die letzten 10 Minuten im Niemandsland, Werner. Gibt's bei dir noch was Filmisches zu berichten? Nee, oh, ich hab nix zum Thema Film. Dann würde ich sagen, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Wird normalerweise im Unterricht schwer bestraft, aber gut, du bist alt genug. Deine Eltern kann man nicht mehr benachrichtigen, oder? Nee. ich versuche das gar nicht erst mit ihnen in Kontakt zu treten. Naja, jedenfalls aber, ich muss gestehen, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. In letzter Zeit gucke ich immer, wenn ich kann, wenn es gerade passt, mir eine Serie an im Fernsehen hier, im spanischen Fernsehen. Und bestimmt ist sie in Deutschland auch schon gelaufen, schon vor einigen Jahren vielleicht sogar, eine italienische, und heißt Roma Criminale, also angesiedelt so in 70er Jahren und was ausgehend von einer Gruppe von Mafiosi, eben diese Zeit damals, alles was damals passiert ist, auch in der gesamten Gesellschaft, hier zum Beispiel Entführung von Aldo Moro, die Streiks und die Korruption und so weiter. Aber sehr gut gemacht, also hat mir gut gefallen. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Ich habe gestern Abend einen interessanten Film gesehen, der heißt Eye in the Sky, den kann ich dir empfehlen. Da geht es um den Drohnenkrieg der anglosächsischen Verbündeten USA und Großbritannien in einem arabischen Land. Das Land konkret ist Äthiopien Und der Film ist ein Hammer, der haut rein in jener Weise. Ist übrigens mit Helen Mirren. Der Film stammt von 2015, heißt Eye in the Sky, das Auge im Himmel. Und ich bringe mal kurz den Trailer zum Abschluss und dann können wir vielleicht noch ein paar Worte über diesen Film verlieren. Wir haben Hinweise für ein Treffen zentraler Mitglieder der Al-Shabaab. Der Geheimdienst bringt sie mit den jüngsten Selbstmordattentaten in Kenia in Verbindung. Wir beobachten sie seit 6 Jahren. Guten Morgen, Colonel. Guten Morgen. Guten Morgen, Ma'am. Also, Sir, wie lange sind Sie schon hier? Seit 6 Monaten. Und Sie? Bin erst seit kurzem hier. Wow, wie gefällt Ihnen Vegas? Es wird eine Reihe von Personen vorgestellt, die auf irgendeine Weise im Drohnenkrieg verwickelt sind. Sowohl die Täter als auch die Opfer, Militärs, Politiker, Geheimagenten vor Ort. Und da sieht man ein Drama sich abspielen, das ist wirklich ein Hammer. Also man glaubt es nicht. Ich kann den Film wirklich jedem empfehlen, der sich einen Einblick verschaffen will über den modernen Krieg. Tja, das ändert die Lage. Matt, was ist da los? Wir sehen Sprengstoffwesten und einen ganzen Berg Sprengstoff im Haus. Wir müssen da sofort eine Hellfire durchs Dach jagen. Die Situation ist folgende. Die USA und die Briten wollen auf der Präsidentenliste die Nummer 2, 3 und 5 in die Luft jagen. Das sind Al-Qaida-Kämpfer, die haben sich irgendwo in Äthiopien in einem Haus verschanzt und bereiten sich auf ein Selbstmordattentat vor. Und alles ist in Gang, die ganze Maschine, die Drohne ist im Anflug. Die Drohnenpiloten sitzen vor den Bildschirmen und bekommen den Befehl, aber ein Mädchen verkauft Brot, genau an der Ecke, ein kleines Mädchen, eine 9-Jährige, die verkauft da Brote, die ihre Mutter gebacken hat. Und jetzt bekommen die Leute Skrupel. Sie sehen alles live auf den Bildschirmen. Vor Ort ist übrigens ein Agent, der hat eine ganz kleine Drohne, die sieht aus wie ein Käfer, die ist wirklich völlig verschärft dargestellt. Diese Drohne kann man in Räume steuern und da Innenaufnahmen liefern, gestochen scharf übrigens. Und jetzt ist die Diskussion den ganzen oder den halben Film über, was kann man machen? Das Mädchen wollen wir nun nicht in die Luft jagen. Und einen ganzen Berg Sprengstoff im Haus. Es werden moralische Fragen aufgeworfen. Kann man, ist das die Sache wert? Dann wird aufgerechnet. Wenn wir die laufen lassen, werden sie mindestens 80 Leute mit in den Tod nehmen. Wenn wir aber jetzt Feuer freigeben, dann wird das Mädchen bei draufgehen, die Kleine. Und darum dreht sich der Film und die Debatte, die Befehlskette wird in Gang gesetzt, Außenminister wird angerufen, der Befehlshaber, der Prime Minister, es werden Telefongespräche geführt, grünes Licht muss gegeben werden, einer hat Durchfall, er sitzt beim Kacken auf dem Klo, kriegt dann von der Sekretärin das Handy reingereicht. Also der Film ist dramaturgisch ein Knüller. Er ist spannend und wie gesagt, eine moralische Debatte. Irgendwas hat mich an diesem Film an den Film von Schlöndorff, Diplomatie, erinnert. Vielleicht nicht ganz so niveauvoll, aber kann man sich angucken. Werner, wir müssen fast schon raus, oder? Voilà, wahrscheinlich. Dann nur noch mal kurz hinweisen auf die Demonstration heute Nachmittag zur Unterstützung der Flüchtlinge um 16 Uhr, Treffpunkt Plaza Urquinaona, und soll runtergehen via Laietana dann und aufhören auf der Barceloneta an der Plaza del Mar. Warum dort gehen normalerweise keine Demonstrationen zu Ende, aber in diesem Fall ja, also direkt am Strand in der Barceloneta, am Mittelmeer, in dem eben nur im letzten Jahr über 5000 Leute ertrunken sind. Und dann das Lema, also der Slogan, ich sag's nochmal auf Katalanisch, Prou excuses, acollim ara. Schluss mit den Ausreden, nehmen wir die Leute jetzt auf. Das ist der Tenor für die Demonstration, die wird eine sehr große sein. Und genauso, es gibt also keine Ausreden, nicht hinzugehen. Das Wetter ist fantastisch, den ganzen Tag Sonne. Wenn wir jetzt sagen würden, es ist saukalt und der Brunnen auf dem Plaza Real ist gefroren und so, das wäre eine glatte Lüge. Und dann würden wir von Trump wieder mitgerechnet zur Lügenpresse und die Medien und so weiter. Nee, wir machen das wie der Grand Wyoming bei der Sexta. Der sagt immer, wenn er sich, der hat seine Sendung immer nach Nachrichten da, ne? Und dann beginnt sein Programm und dann sagt er immer, Sie kennen jetzt die Nachrichten, wir erzählen Ihnen jetzt die Wahrheit. Und so machen wir das hier in Niemandsland auch weiterhin. Ja, wie gesagt, 16 Uhr, Plaza Urquinaona, es geht die Via Laietana runter bis zum Meer praktisch. Dann wird links abgebogen in die Carrera del Dr. Alguader und danach geht zur Plaza Marittima. Seien Sie glücklich, meine Damen und Herren, und tun Sie etwas. Kommen Sie vorbei, demonstrieren Sie mit, zeigen Sie Ihre Menschlichkeit. Auch wenn Sie vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, aber kommen Sie und machen Sie mit. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Tschüss, Werner. Ciao, bis nächste Woche. Niemandsland verabschiedet sich. Die Sendung wird zweimal wiederholt, hier auf FM 91.4 und ist ab Dienstag im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, agur, adeo, goodbye. Yeah. Niemandsland.